Erster Jesus rief seine 12 Freunde. Er gab ihnen Kraft. Sie sollten Dämonen vertreiben und Kranke gesund machen. Zweiter Jesus schickte sie weg. Sie sollten den Menschen von Gottes Reich erzählen und Kranke heilen. Dritter Jesus sagte, nehmt nichts mit. Kein Stock, keine Tasche, kein Brot, kein Geld. Auch keine extra Kleidung. Vierter Jesus sagte, wenn ihr in ein Haus geht, bleibt dort. Wenn ihr weiterzieht, geht von dort weg. Fünfter Jesus sagte, wenn euch die Leute nicht aufnehmen, verlasst die Stadt. Schüttelt den Staub von euren Füßen. Das zeigt, dass sie euch nicht hören wollen. Sechster Die Freunde gingen los. Sie gingen in die Dörfer. Sie erzählten die gute Nachricht und heilten die Kranken. Siebter Herodes war der Chef des Landes. Er hörte alles, was passierte. Er wusste nicht, was er denken sollte. Einige sagten, Johannes ist wieder lebendig. Achter andere sagten, Elia ist gekommen. Wieder andere sagten, ein alter Prophet ist auferstanden. Neunter Herodes sagte, ich habe Johannes töten lassen. Wer ist dann dieser Mann, von dem ich so viel höre? Herodes wollte Jesus sehen. Zehnter Die Freunde von Jesus kamen zurück. Sie erzählten ihm, was sie gemacht haben. Dann ging Jesus mit ihnen in eine Stadt. Die Stadt hieß Bethsaida. Elfter Viele Menschen sahen das und folgten Jesus. Er sprach mit ihnen über Gottes Reich. Er machte die Kranken gesund. Zwölfter Es wurde spät. Die 12 Freunde kamen zu Jesus. Sie sagten, schick die Leute weg. Sie sollen in die Dörfer gehen. Dort können sie etwas zu essen finden. Hier gibt es nichts. 13. Jesus sagte, gebt ihr ihnen etwas zu essen. Die Freunde sagten, wir haben nur 5 Brote und 2 Fische. Wir müssen erst Essen kaufen für alle Leute. 14. Es waren ungefähr 5000 Männer da. Jesus sagte zu seinen Freunden, lasst die Leute in Gruppen sitzen. Jede Gruppe soll 50 Leute haben. 15. Die Freunde taten, was Jesus sagte. Alle Leute setzten sich. 16. Jesus nahm die 5 Brote und die 2 Fische. Er sah zum Himmel und dankte Gott. Dann teilte er das Brot und den Fisch. Er gab es seinen Freunden, damit sie es den Leuten geben. 17. Alle aßen und wurden satt. Es blieb sogar noch Essen übrig. 12 Körbe waren voll mit Brot. 18. Jesus betete allein. Dann kamen seine Freunde zu ihm. Er fragte sie, was sagen die Leute über mich? Wer bin ich? 19. Die Freunde sagten, einige sagen, du bist Johannes der Täufer. Andere sagen, du bist Elia. Wieder andere sagen, du bist ein alter Prophet. 20. Jesus fragte, und ihr? Wer bin ich für euch? Petrus antwortete, du bist der Christus. Du bist von Gott. 21. Jesus sagte, sag das niemandem. 22. Jesus sagte, ich, der Menschensohn, muss viel leiden. Die alten Leute, die Priester und die Lehrer werden mich ablehnen. Sie werden mich töten. Aber am dritten Tag werde ich auferstehen. 23. Jesus sagte zu allen, wer mir folgen will, muss sich selbst vergessen. Er muss jeden Tag sein Kreuz tragen und mir folgen. 24. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich verliert, wird es retten. 25. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt bekommt, aber sich selbst verliert? 26. Wer sich für mich und meine Worte schämt, für den werde ich mich auch schämen. Das wird passieren, wenn ich in meiner Herrlichkeit komme. Dann bin ich mit meinem Vater und den heiligen Engeln zusammen. 27. Ich sage euch, einige von euch werden nicht sterben, bevor sie Gottes Reich sehen. 28. Ungefähr 8 Tage später ging Jesus auf einen Berg. Er nahm Petrus, Johannes und Jakobus mit. Er wollte beten. 29. Während Jesus betete, veränderte sich sein Gesicht. Seine Kleider wurden hell und weiß. 30. Da waren zwei Männer. Sie sprachen mit Jesus. Es waren Mose und Elia. 31. Sie waren in Herrlichkeit da. Sie sprachen über Jesu Tod. Er sollte in Jerusalem sterben. 32. Petrus und seine Freunde waren müde und schliefen ein. Als sie aufwachten, sahen sie Jesus in seiner Herrlichkeit. Sie sahen auch die zwei Männer bei ihm. 33. Die Männer wollten von Jesus weggehen. Petrus sagte zu Jesus, Meister, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen 3 Zelte bauen. 1 für dich, 1 für Mose und 1 für Elia. Petrus wusste nicht, was er sagte. 34. Während Petrus redete, kam eine Wolke. Sie warf einen Schatten auf sie. Die Freunde hatten Angst, als die Wolke kam. 35. Eine Stimme kam aus der Wolke. Sie sagte, das ist mein Sohn. Ich habe ihn erwählt. Hört auf ihn. 36. Als die Stimme weg war, war Jesus allein da. Die Freunde sagten niemandem etwas von dem, was sie gesehen hatten. 37. Am nächsten Tag gingen sie vom Berg herunter. Viele Menschen kamen ihnen entgegen. 38. Ein Mann rief aus der Menge, Meister, bitte hilf meinem Sohn. Er ist mein einziges Kind. 39. Ein böser Geist packt ihn. Dann schreit er. Der Geist wirft ihn zu Boden. Mein Sohn hat Schaum vor dem Mund. Der Geist will ihn nicht verlassen und quält ihn. 40. Ich habe deine Freunde gebeten, den Geist auszutreiben. Aber sie konnten es nicht. 41. Jesus sagte, ihr glaubt nicht. Ihr seid schlecht. Wie lange muss ich noch bei euch sein? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Bring deinen Sohn her. 42. Der Dämon warf den Jungen zu Boden, als er zu Jesus kam. Aber Jesus schimpfte mit dem bösen Geist. Dann heilte er den Jungen und gab ihn seinem Vater zurück. 43. Alle Leute waren erstaunt über Gottes große Macht. 44. Jesus sagte, merkt euch diese Worte, ich, der Menschensohn, werde an Menschen ausgeliefert. 45. Die Freunde verstanden das nicht. Sie konnten es nicht verstehen, weil es ihnen verborgen war. Sie hatten Angst, Jesus danach zu fragen. 46. Die Freunde fragten sich, wer von ihnen der Wichtigste ist. 47. Jesus wusste, was sie dachten. Er nahm ein Kind und stellte es neben sich. 48. Dann sagte er, wer dieses Kind in meinem Namen aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich geschickt hat. Wer von euch der Kleinste ist, der ist der Größte. 49. Johannes sagte, Meister, wir haben einen Mann gesehen. Er hat in deinem Namen Dämonen ausgetrieben. Wir haben es ihm verboten, weil er uns nicht folgt. 50. Jesus sagte, verbietet es ihm nicht. Wer nicht gegen euch ist, ist für euch. 51. Es war bald so weit, dass Jesus in den Himmel aufgenommen wurde. Er ging nach Jerusalem. 52. Jesus schickte Boten voraus. Sie gingen in ein Dorf in Samarien. Sie sollten Essen für Jesus bestellen. 53. Aber die Leute dort nahmen Jesus nicht auf. Denn er war auf dem Weg nach Jerusalem. 54. Jakobus und Johannes sahen das. Sie sagten, Herr, sollen wir Feuer vom Himmel holen? Das Feuer soll sie verbrennen. 55. Aber Jesus drehte sich um und schimpfte mit ihnen. Er sagte, ihr wisst nicht, was für einen Geist ihr habt. 56. Dann gingen sie in ein anderes Dorf. 57. Sie gingen weiter. Ein Mann sagte zu Jesus, ich will dir folgen, egal wohin du gehst. 58. Jesus sagte, die Füchse haben Löcher. Die Vögel haben Nester. Aber ich, der Menschensohn, habe keinen Platz, wo ich schlafen kann. 59. Jesus sagte zu einem anderen Mann, folge mir. Der Mann sagte, erlaube mir, zuerst meinen Vater zu begraben. 60. Jesus sagte, lass die Toten ihre Toten begraben. aber du sollst von Gottes Reich erzählen. 61. Ein anderer Mann sagte, Herr, ich will dir folgen. Aber zuerst will ich mich von meiner Familie verabschieden. 62. Jesus sagte, wer anfängt zu arbeiten und dann zurückblickt, ist nicht gut für Gottes Reich.